süße Chicas umarmen. Ein paar sind am Wein, so viele Fanboys und Fangirls, die strugglen und zittern allein in der Anwesenheit. Kopieren die Sprüche, kopiere mein Style. Du Penner, du bist da am Haten, im Endeffekt findest du immer den Angeber nice. Du Holzer Zerro, weil ich King bin, du Bitch. Ich bin und ich bleibe für tausende Chicas mit Hoppins und Sneakers, ihr Hintergrundbild. Schieb keine Depris, nimm mir ne Pillen. Kennst du mich nicht, das ist lächerlich, Kid, man. Ich geb dir nen Tipp, fuck auf Insta und chill. Erster Song hat über 10 Millionen Views. Zweiter Song hat über 10 Millionen Views. Dritter Song hat über 10 Millionen Views. Scheiße, man bin für die Szene zu gut. Red ist der King, also laber man nicht. Nehme 300, araber man mit. Alle sind Camper wie Karate-Kids. Und du weißt, wie's ein schlimmer als Spartaner, Bitch. Ich bin Nummer 100 und nicht Nummer 2. Komm mit hunderten Jugos und verbrenne dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Reds ist der Chef, wir verbrennen dein Dorf. Geh mit meinem Bro in die Stadt, was passiert, uns hat jeder erkannt. Fresh ist der Style, die krassesten Treter im Land. Kampf gegen uns, das ist mega riskant. Hater am Suchen, am Snappen und Schicken, doch merken, sie haben kein WLAN-Empfang. Business ist boom. Slang ist a crime, du machst dir auf Fahrt, doch ich nehm dich nicht ernst wie die laufenden Sendungen bei RTL 2. Millionen von Fans, Freshness zerreißt. Ich zeig dir paar Klicks, bis du endlich mal Max Apparatus und bleibt einfach mächtig gehypt. Photoshop hatte über 10 Millionen Views, Everydays hatte der 10 Millionen Views. Dieser Song safe über 10 Millionen Views. Scheiße, man bin für die Szene zu gut. Reds ist der King, also laber man nicht. Nehme 300, araber man mit. Alle sind Camper wie Karate Kids und du weißt, wie's ein schlimmer als Spartaner, Bitch. Ich bin Nummer 100 und nicht Nummer 2. Komm mit hunderten Jugos und verbrenne dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Reds ist der Chef, wir verbrennen dein Dorf. Reds ist der King, also laber man nicht. Nehme 300, araber man mit. Alle sind Kämpfer wie Karate Kids und du weißt, wir sind schlimmer als Spartaner, Bitch. Red ist der King, also laber man nicht. Nehme 300, araber man mit. Alle sind Kämpfer wie Karate Kids und du weißt, wir sind schlimmer als Spartaner, Bitch. Ich bin Nummer 100 und nicht Nummer 2. Komm mit hunderten Jugos und verbrenne dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Reds ist der Chef, wir verbrennen dein Dorf. Ich bin Nummer 100 und nicht Nummer 2. Komm mit hunderten Jugos und verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Reds ist der Chef, wir verbrennen dein Dorf.